Am 7. April wurde in der Kommunistischen Partei Südafrikas das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne gebildet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, den Zeitraum vom 8. bis 17. April als Festzeit festzusetzen und das edle revolutionäre Leben und die unsterblichen Verdienste des Genossen Kim Il-sung zu propagieren und die verschiedenen politischen und kulturellen Veranstaltungen zur Unterstützung der gerechten Sache der Armee und des Volkes der DVRK zu organisieren, die unter der Führung des Genossen Kim Jong-un auf dem sozialistischen Weg kräftig vorwärts schreiten.